verlieren. Wir müssen den Gegner aus der Reserve locken. Ja. Jeder der vier machte sich also auf den Weg und bezog dann seinen Beobachtungsposten. Klößchen setzte sich in die alte Bulette, vertilgte eine nach der anderen und beobachtete die Gäste. Sascha Tellerwerfer und ein Typ wie Tonnentoni waren nicht darunter. Auch Tim und Karl hatten kein Glück in ihren Lokalitäten. Gabi hatte sich in der Pizzeria Papas Pasta an einen Fenstertisch gesetzt und Salat bestellt. Das Lokal war zur Hälfte gefüllt. Und anfangs schien es, als warte auch Gabi vergebens. Doch dann, es war mittlerweile 3 Uhr geworden, kam der Reporter Sascha Tellerwerfer herein. Er wirkte abgehetzt. Gabi wandte sich zur Seite und blieb unbemerkt. Der Reporter setzte sich und gab seine Bestellung auf. Keine 2 Minuten vergingen, dann trat ein abgerissener Typ an seinen Tisch. Der Mann war lang, dürr und rothaarig. Zweifellos handelte es sich um Tonnentoni. Mit klopfendem Herzen beobachtete Gabi die beiden. Dann zog Tonnentoni die Schnupftabakdose aus der Tasche und legte sie auf den Tisch. Sascha Tellerwerfer griff danach und sah hinein. Aber da war Gabi schon am Telefon.